Seine Hände zitterten beim Halten der Nadel. Er überwand sich aber und hatte den Streifen bald so angenäht, dass man von außen nichts bemerken konnte, wenn er den Mantel anzog. Er hatte sich schon vor langer Zeit Nadel und Zwirn besorgt und sie hatten, in ein Papier eingewickelt, im Tischchen gelegen. Die Schlinge war seine eigene, sehr schlaue Erfindung. Sie war für das Beil bestimmt. Das Beil konnte man auf der Straße doch nicht in der Hand tragen. Und wenn man es unter dem Mantel versteckt trug, musste man es doch mit der Hand festhalten, was wiederum auffallen konnte. So aber brauchte man das Beil bloß in die Schlinge zu stecken, und es würde den ganzen Weg unter der Achsel ruhig hängen. Und wenn er die Hand in die Seitentasche des Mantels steckte, konnte er auch das Ende des Beilschaftes festhalten, damit es nicht baumelte. Und da der Mantel sehr weit war, ein richtiger Sack, so konnte niemand wahrnehmen, dass er mit dieser Hand in der Tasche etwas festhielt. Diese Schlinge hatte er sich gleichfalls schon vor etwa 2 Wochen erdacht. Als er mit dem Annähen der Schlinge fertig war, fuhr er mit den Fingern unter seinen türkischen Divan, suchte am linken Hinterfuß des Divans in dem kleinen Zwischenraum nach und zog das Versatzobjekt hervor, das Pfand, das er schon vor langer Zeit hergestellt und dort versteckt hatte. Es war aber gar kein Wertgegenstand, sondern nur ein einfaches, glatt gehobeltes Stück Holz, ungefähr von der Größe und Dicke eines silbernen Zigarettenetuis. Dieses Holzbrettchen hatte er zufällig bei einem seiner Spaziergänge auf einem Hof gefunden, wo in einem Nebengebäude eine Werkstatt war. Später hatte er zu dem Holzstück ein glattes und dünnes Stück Eisen, wahrscheinlich irgendein Bruchstück, hinzugefügt, das er gleichfalls auf der Straße gefunden hatte. Beides, das Eisenstück war etwas kleiner als das Holzstück, hatte er zusammengelegt und mit einem Bindfaden kreuzweise fest zusammengebunden. Dann hatte er das Ganze peinlich und mit einer gewissen Sorgfalt in ein reines weißes Papier eingewickelt und mit einem Bindfaden so fest verschnürt, dass das Päckchen nicht gleich zu öffnen war, um wenigstens für eine kurze Zeit die Aufmerksamkeit der Alten abzulenken, wenn sie sich mit dem Lösen des Knotens abmühte und so den Augenblick zum Herausholen des Beiles zu gewinnen.